Menschen dürfte es egal sein. Es guckt ja eh niemand so genau hin. Es ist eine Not und ich fühle mich bedroht. Wie kann das nur sein? Eine äußere Kraft oder ein inneres Spiel, verdrängt oder subtil. Manchmal gehe ich spazieren, einfach so über den Hügel. Manchmal gehe ich auf Arbeit, mein Hemd ist gebügelt. Eine kleine Welt, so klein, kleiner kann sie gar nicht sein. Die Möglichkeiten sind beschränkt, davon fühle ich mich gekränkt. Alles wird zum Schein, selbst das An sich und das Sein, alles ist nur ein Bild. Und was das an mir vergessen, deshalb bin ich besessen, noch mir kannst du nicht vertrauen. Manchmal fluche ich im Wahn, manchmal bin ich ganz untertan. Findest du das inkonsequent, pass auf, dass du dich nicht verrennst. Eine kleine Welt zu klein, kleiner kann sie gar nicht sein. Die Möglichkeiten sind beschränkt, davon fühle ich mich gekränkt. Wache auf und mach kaputt, leg diese kleine Welt in Schutt. Rette dich in Wahnsinnsfluchen, du solltest es mal versuchen. Und dann stehst du wieder ein und diese Welt bleibt weiter klein. Eine kleine Welt so klein, kleiner kann sie gar nicht sein. Die Möglichkeiten sind beschränkt, davon fühle ich mich gekränkt.